Es geht Winde durch die Steppen zu. Unsere kühne Division mit zum kühlsten dieser weißen, eisumstrittenen Bastion. In zur Küste dieser weißen, eisumstrittenen Bastion. Rot vom Blut wie unsere Fahne. War das Zeug doch treu wie im Schwur, stürmten wir die Eskadronen, Partisanen vom Amur. Stürmten wir die Eskadronen, Partisanen vom Amur. Kampf und Ruhm und bittere Jahre, ewig bleibt im Ohr der Klang. Als der Sturm aus Ast gelang, das Hurra der Partisanen, als der